Erst verstehen wollen. Weshalb ist erst verstehen wollen die erste Einzahlung? Aus einem ganz einfachen Grund. Solange man den anderen nicht aus seinem Bezugsrahmen heraus versteht, weiß man nicht, was er als Einzahlung betrachten würde. Was für Sie selbst eine Einzahlung auf hohem Niveau ist, kann für den anderen eine auf niedrigem Niveau oder gar eine Abhebung sein. Was für Sie selbst ein wichtiges Versprechen ist, kann dem anderen unwichtig sein. Wie Sie Ihre Ehrlichkeit, Offenheit, Freundlichkeit und Höflichkeit zum Ausdruck bringen, kann völlig anders wahrgenommen werden, wenn andere es durch ihre einzigartigen kulturellen oder persönlichen Filter betrachten. Die den einzelnen Einzahlungen zugrunde liegenden Prinzipien gelten zwar in allen Situationen, doch um zu wissen, wie man konkret vorgehen sollte, muss man andere innerhalb ihres Bezugsrahmens verstehen. Nachdem sie die Idee der Einzahlungen auf das emotionale Beziehungskonto kennengelernt hatte, beschloss eine Frau, es auszuprobieren. Sie machte folgende Erfahrung. Ich beschloss, etwas Besonderes für meinen Mann zu tun, um unsere Beziehung zu verbessern. Ich glaubte, dass es ihn glücklicher machen würde, wenn die Kinder abends bei seiner Heimkehr saubere Sachen anhatten und wenn ich die Wäsche schneller erledigen würde. Nachdem ich 2 Wochen lang Miss Superwaschfrau gewesen war, ohne auch nur das geringste Feedback von ihm zu bekommen, überhaupt nichts, ich glaube, er hatte gar nichts gemerkt, wurde ich sauer. Das ganze Zeug ist doch überhaupt nichts wert, dachte ich. Eines Abends, als er sich einfach so in die frische Bettwäsche gekuschelt hatte, kam mir dann aber plötzlich die Erleuchtung. Oh Gott, ihm ist das völlig egal, ob Zacks Gesicht sauber ist oder seine Jeans gewaschen sind. Diese Dinge machen mich glücklich. Ihm wäre es viel wichtiger, dass ich ihm den Rücken kraule oder für Freitagabend einen Tisch im Restaurant bestelle. Ich hätte mich ohrfeigen können. Da machte ich mich mit der Wäsche kaputt und ihm bedeuteten all diese Einzahlungen auf das Beziehungskonto überhaupt nichts. So lernte ich auf sehr mühsame Weise etwas ganz Elementares. Einzahlungen auf das Beziehungskonto müssen dem anderen etwas bedeuten. Ich habe selbst immer wieder erfahren, was für eine positive Wirkung es hat, wenn man den anderen verstehen will. Als ich einmal von einer sehr angesehenen, einflussreichen Führungspersönlichkeit um eine Analyse und Vorschläge im Hinblick auf die Wahl eines neuen Universitätsrektors gebeten wurde, machte ich eine der tiefgründigsten Kommunikationserfahrungen in meinem ganzen Leben. Er war aus seinem Büro ins Vorzimmer gekommen, wo ich auf meinen Termin wartete. Nach der Begrüßung führte er mich freundlich in sein Büro und deutete auf einen Stuhl neben seinem, direkt vor seinem Schreibtisch, sodass wir uns bei dem Gespräch in die Augen sehen konnten. Und nichts zwischen uns stand. Dann sagte er: »Steven, vielen, vielen Dank, dass Sie gekommen sind. Ich möchte wirklich gern verstehen, was ich Ihrer Ansicht nach verstehen soll.« Auf diesen Besuch hatte ich mich recht lange vorbereitet. Ich hatte eine schriftliche Zusammenfassung meiner Präsentation ausgearbeitet. Nun gab ich ihm eine Kopie dieser Zusammenfassung und ging sie langsam durch, Punkt für Punkt. Abgesehen von einigen Fragen, die der Klärung dienten, unterbrach er mich kein einziges Mal. Er hörte mir so intensiv und vollständig zu, dass ich am Ende meiner 30-minütigen Präsentation das Gefühl hatte, ganz verstanden worden zu sein. Er äußerte keinerlei Kommentare, keine Zustimmung, keinen Widerspruch, keine Verpflichtung. Am Ende stand er einfach auf, sah mir in die Augen, schüttelte mir die Hand und sagte dabei: »Er bewundere und schätze mich sehr.« Das war alles. Seine Offenheit, Freundlichkeit und Bescheidenheit sowie sein intensives Zuhören berührten mich sehr. Ich wurde von großer Dankbarkeit und Loyalität erfüllt. Da ich mich so ganz verstanden fühlte und wusste, dass er mir wirklich zugehört hatte und das Gesagte respektierte, war ich uneingeschränkt bereit, seine Entscheidung zu unterstützen, wie sie auch ausfallen mochte. Ich war vorher schon oft mit jenem Mann zusammengetroffen, doch diese Erfahrung echter Kommunikation von Angesicht zu Angesicht, eins zu eins, verlieh ihm in meinen Augen so viel moralische Autorität, dass nie wieder eine persönliche Begegnung mit ihm nötig war, um sie zu erneuern oder wiederherzustellen. Selbst jetzt, in diesem Augenblick, spüre ich noch, welche Wirkung dieses wertvolle Gespräch auf mich hatte.